Schützen die letzten Bunker. Wurde erstürmt die Reichskanzlei. Unter den Linden marschieren Gardisten, dass auf der Erde Friede sei. Gibt es ein Volk, das mehr Kraft hat bewiesen, das mehr hinab von seinem Blut, das für die Freiheit auch anderer Völker tapfer stritt, voller Helden.